Die Klimakiller sind die Reichen. Folge 9. Der Nebel hatte sich gelichtet, als wir zur Pension gingen. Der Wind wehte von den Bergen zum See, die Nacht war sternklar. Sarah Rebecca Bisanguanesa hängte sich bei mir ein. Das war schön. Du könntest mir jetzt wenigstens die erste Hälfte von deinem Leben erzählen, bevor ich weitermache. Nö, sagte sie, das würde den ganzen Spannungsbogen zerstören. Wenigstens eine Kurzfassung. Wenn wir in der Pension sind, erzähle ich weiter. Wenn wir in der Pension sind, wird geschlafen. Ich bin hundemüde, nicht wie irgendein Hund, sondern wie ein müder Hund. Du kannst morgen im Zug weitererzählen. Gut. Und jetzt will ich etwas über Sarah Rebecca Bisanguanesa Schmidt wissen. Na schön. Schmidt ist der Name meiner Mutter. Ich bin geboren worden, bevor meine Eltern geheiratet haben. Aber sie haben sowieso beide ihren Namen behalten. Und seit wann ist Schmidt ein jüdischer Name, wirst du jetzt natürlich nicht fragen, weil du nicht so einer bist, der sowas fragt. Es wird eine ähnliche Geschichte sein wie mit Kant und Cantor. Lass mich raten. Gut, rate. Kommt die Familie deiner Mutter ursprünglich aus Ungarn? Ja. Na, dann weiß ich's. Sie haben ursprünglich Kohn geheißen. Jeder weiß, dass Kohn ein jüdischer Name ist. Also haben sie sich taufen lassen und haben ihren Namen auf Kovac geändert, weil das ungarisch ist. Aber jeder weiß, dass viele Kovac getaufte Juden sind, die früher Kohn geheißen haben. Also haben sie ihren Namen noch einmal geändert und weil Kovac auf Ungarisch Schmid heißt, haben sie sich Schmidt genannt, als sie nach Deutschland gekommen sind. Sehr scharfsinnig. Überhaupt nicht. Meine Eltern hatten ein dickes Buch mit jüdischen Witzen und da gab es eine ganze Menge über getaufte Juden, die versucht haben, ihren Namen zu entkommen. Ich glaube, die Juden sind das einzige Volk, dessen Kulturgeschichte man in Witzen erzählen kann. Abgesehen davon, dass sie kein Volk sind. Sind wir nicht? Sagte Sarah Rebecca Bisanguanesa. Nein, weil es sowas wie ein Volk gar nicht gibt. Und dafür sind die Juden das beste Beispiel. Aber lass uns nicht ins Allgemeine abschweifen. Also, meine Mutter war ein uneheliches Kind und das war damals noch ziemlich problematisch in Deutschland. Meine Großmutter hatte wegen ihr dauernd die Jugendfürsorge am Hals. In den ersten Jahren hat sie immer Angst gehabt, dass man ihr das Kind wegnehmen und in ein Heim stecken könnte. Ja, sie war noch dazu jüdischer Konfession und die alten Nazis waren noch überall. Mein Großvater ist nämlich nach dem Holocaust zum Judentum zurückgekehrt, aus Dankbarkeit dafür, dass er überlebt hat. Einer der wenigen aus der Familie. Sie hat sich also sehr angestrengt, dass meine Mutter eine gute Erziehung bekommt oder was sie darunter verstanden hat. Sie hat meine Mutter durch die Schule gebracht und ihr eine Ausbildung als Krankenschwester ermöglicht. Hat man ihr damals noch so gesagt, Schwester, wie in Klosterschwester. Und die Ausbildung an der Schule war auch ziemlich klostermäßig. Die Arbeit im Krankenhaus war kacke, nämlich buchstäblich. Der Leibschlüssel war ihr ständiger Begleiter. Und manchmal musste sie den Patienten die Kacke aus dem Mastdarm rauskratzen, wenn sie verstopft waren. Aber die eigentliche Kacke war die Hierarchie. Da war der Primarius und dann kamen die Oberärzte und dann die Oberärztinnen und dann die Turnusärzte und dann die Turnusärztinnen und dann die Oberschwester und die Schwestern und dann die Krankenträger und ganz unten die Putzfrauen. Meine Mutter hat mehr gewusst über die Patienten und Patientinnen als die Ärzte, hat sie gesagt, weil sie ein Gefühl für sie hatte. Sie dachte, sie sollte Medizin studieren, dann würde sie eine bessere Ärztin sein als die meisten. Aber neben dem Job keine Aussicht. Also hat sie sich den Deckel besorgt und ist zu einer Escort-Agentur gegangen. Sie hat kein Problem mit Schwänzen und Ärschen und Mösen gehabt oder mit alten Körpern oder mit jungen Körpern. Sie hatte ein Problem mit der Hierarchie. Und die war sie jetzt los. Der Agentur zahlte sie für die Vermittlung so und so viel pro Job und das war's. Das ging ohne Zuhälter. Mit der Zeit kam sie drauf, dass gar nicht so wenige ihrer jetzigen Kolleginnen aus dem Pflegebereich gekommen waren. Frauen, die kein Problem mit Körpern hatten. Aber von denen waren die meisten Dominas. Sie hatten die Erfahrung, was man einem Körper zumuten kann. Und einer Seele. Sie machte eine Pause, vielleicht um mir Zeit zum Verdauen zu geben. Dann sagte sie, und hat sie meinen Vater in Ausübung ihres Berufs kennengelernt, wirst du jetzt natürlich auch nicht fragen, weil du nicht so eine Person bist, die so etwas fragt. Und ja, sie hat meinen Vater in Ausübung ihres Berufs kennengelernt. Und sie war nicht die Einzige, die sich in einen Freier verliebt hat. Kommt öfter vor, als man denkt. Oder als sich eine Krankenschwester in einen Patienten verliebt. Er hat sie 3 oder 4 Mal bestellt und beim letzten Mal hat er ihr weinend gesagt, dass er sie nicht mehr bestellen kann, weil er pleite ist. Er studiert ja noch und hat nur ein kleines Stipendium. Dann treffen wir uns eben so, hat sie gesagt. Ich mag dich nämlich. Er ist dann bald bei ihr eingezogen. Aber jedes Mal, wenn sie zu einem Job gerufen worden ist, war er todunglücklich. Also ist sie ihm zuliebe wieder ins Krankenhaus gegangen und hat das Medizinstudium auf später verschoben. Dann war ich bald da und das war so halb gewollt und halb nicht und sie konnte dann eine Halbtagsstellung in der Verwaltung bekommen. Und dein Vater? Mein Vater war ein Jus-Student aus Ruanda. Er hat als Jugendlicher den Völkermord an den Tutsi überlebt, ist in den Kongo geflohen und dort von irgendwelchen belgischen Ordensschwestern aus dem Flüchtlingslager gefischt worden. Sie haben ihn aufs Gymnasium geschickt und dann zum Studium nach Europa. Ach du heilige Scheiße. Genau. Erst den Holocaust und dann noch den Genozid im Rucksack. Aber das ist eine andere Geschichte. Als Sarah Rebecca Bisangwanesa eingeschlafen war, meinen Arm um ihre Schulter und mein Gesicht an ihrem Rücken, musste ich weinen. Es war mir einfach alles zu viel. Sie schlief aber doch nicht. Lass das, murmelte sie, lass das. Also ließ ich es. Und Sarah Rebecca Bisangwanesa summte für uns beide ein jiddisches Wiegenlied. Unter Jankeles Wiegele schlof der klare Weißziegele. Das hatte sie wohl auch in einem Workshop gelernt.